Ja, ich denke, der Titel Late Metal hat sich auch noch anders erklärt als das Material, aus dem die Trompeten bestehen. Wie man gerade gehört hat, für die Freunde der Sendung Electronic Jam hier die traurige Ankündigung, dass die Sendung heute nicht stattfinden wird, aus verschiedenen Gründen. Deshalb kann ich auch die Klingling-Sendung heute ein bisschen überziehen in der Länge, bevor die Nachtschleife beginnt. Und möchte gleich weitermachen mit dem titelgebenden vierten Track der CD Stereo Trumpet, der eben denselben Namen hat. Der Track, auch wieder circa 10 Minuten. Und ich hatte eingangs schon erklärt, dass die Aufnahme eben so gestaltet ist, auf dem rechten Kanal Leonel Kaplan, Trompete, auf dem linken Kanal Birgit Ulher, Trompete, Radio, Speaker, Objects. Ich weiß nicht, wie genau sich das abbildet über die Radioübertragung, aber ich fand, am Beginn von Late Metal hat man das ganz gut hören können. Jetzt also Stereo Trumpet. Und danach wird dann die Nachtschleife beginnen mit dem Track Numinos, von dem vorher auch die Rede war in dem Gespräch mit John Eckert. Und jetzt aber Stereo Trumpet von der CD Stereo Trumpet. Thank you. Das war Stereo Trumpet von der gleichnamigen CD von Leonel Kaplan und Birgit Ulher. Und damit geht die heutige Klingling-Sendung auch zu Ende. Ein Hinweis schon auf die nächste Sendung, die am 20.03.2015 wieder von 22 bis 0 Uhr stattfinden wird im FSK-Studio. Und zu hören sein wird auf der Frequenz 93,0 MHz oder im Kabel 101,4 oder als Livestream übers Netz. Die nächste Sendung wird zusammen mit Studiogästen sein. Einmal Michael Meyerhof und Steffen Pohl. Beide arbeiten gerade an der Inszenierung einer Oper, die den Titel trägt Exit G, einer Kammeroper, die am 5. April Premiere haben wird in der Opera Stabile. Und es gibt eine ganz eigenartige, ja auch so örtliche Beziehung zu dem Thema oder zu einer wichtigen Figur innerhalb dieser Kammeroper. Das ist der Fahrradkurier Valentin, der sozusagen als Sujet dort eine Rolle spielen wird. Warum spreche ich das an? Ja, nun, die Räume von FSK sind ja seit, ich weiß gar nicht genau wann, circa 10 Jahren, in der Eimsbüttlersche See 28. Und die Räumlichkeiten wurden früher genutzt von den Funkpiloten, die auch etliche Fahrradkuriere auf den Straßen Hamburgs unterwegs hatten. Darum wird es also gehen, nicht nur um die Geschichte, um das handelnde Subjekt innerhalb dieser Kammeroper, sondern auch über die Form der Inszenierung, den Verlauf der Geschichte und auch die speziellen Präparationen oder auch Eingriffe der von technischen Geräten in den Gesang oder in das Sprechen der Texte. Zu viel will ich nicht verraten, zu viel weiß ich auch noch nicht. Dazu dann mehr die beiden, Michael Meyerhof und Steffen Pohl. Michael Meyerhof hat die Musik geschrieben und hat auch die musikalische Leitung bei der Kammeroper, und Steffen Pohl hat den Text geschrieben und macht die Dramaturgie in der Kammeroper Exit G. Das also, darum wird es in der nächsten Sendung kreisen, um diese Kammeroper, die Premiere haben wird in der Opera Stabile. Jetzt folgt hier bei FSK eine Nachtschleife, gestaltet von mir, der ich heute die Sendung moderiert habe. Es wird beginnen mit dem eben erwähnten, schon ein bisschen besprochenen Track Numinos, ein langerer Track, fast 25 Minuten von der CD, von dem, nicht CD, von dem Tonträgerprojekt Forest von John Eckert mit 4 Kontrabässen eingespielt, Overdub. Und dann wird es verschiedene Tracks auch ganz unterschiedlicher musikalischer Richtungen geben. Einige von San Ra, dann Field Recordings von Gustav Grön und anderen Tracks von Anne LaPlantine oder Uri Geller, Tim Hodgkinson, wieder Field Recordings von Lassimar Grieg und Aufnahmen von Ori Jalev und einige von Ornette Coleman. Viel Vergnügen wünsche ich dabei und weiter anregendes Hören. Mehr über die Klingling-Sendung lässt sich erfahren auf der Webseite www.hierunddah.de. Hier und da mit, nicht mit 2 Ds, nur mit einem D, hierunddah.de/klingding.html oder über die Webseite des FSK www.fsk-hh.org. Ich wünsche weiter geregtes Hören und Anregendes auch, und bis zur nächsten Sendung.